So vollzieht sich im 51. Lebensjahr Sturz und Ende des Mannes, dessen schwindelnder Aufstieg ebenso wie sein Untergang das Erstaunen von Mit- und Nachwelt hervorgerufen hat. In seiner rücksichtslos herrischen Art hat er etwas vom späteren Napoleon an sich. Ein Meister der Verwaltung wie der Korse teilt er dessen dämonische Freude am Kriege nicht. Schlachten hat er nur zögernd angenommen. Er hat sich erstaunlich selten geschlagen und doch durch Jahre ein gewaltiges Kriegsheer unbesiegt zusammengehalten. Neben seinem brennenden Ehrgeiz ragt die Gabe des großen Organisators besonders unter seinen Eigenschaften auf. In den Wirrnissen eines immer stärker auf bloßen Landraub hinauslaufenden Krieges hat er sich beharrlich um Frieden bemüht, bei manchem Schwanken seines seit der Absetzung schwer berechenbaren, von Rachgier und Ehrsucht gepeinigten Inneren doch in einer Richtung, die nach seiner Ermordung wenigstens zu teilweiser Befriedigung geführt hat. Der Gedanke einer Verständigung der deutschen Reichsstände unter Ausschluss der Fremden, auch ihn treffen wir unter den Wallensteinschen Plänen, trägt einen nationalen Charakter, wenn wir mitten auf deutscher Erde die verwüstenden Scharen der Schweden erblicken, wenn wir den Bayern und die Reste der Liga vorsichtige Fäden nach Frankreich spinnen und am Wiener Hofe, die doch nichts weniger als deutsche, spanische Richtung dominieren sehen. Wenn nach dem Tod dieses Mannes die deutsche Erde zu zittern scheint unter dem Entsetzlichen, das über sie hinwegfegt, so taucht das Gespenst des Ermordeten vor uns auf, der nach der Schlacht bei Lützen nur noch die Parole Friede kannte. Eine Verständigung mit Brandenburg und Kursachsen hätte den Abzug der Schweden und damit das Ende des Krieges mit sich gebracht. Jedenfalls ist dieser Diener dem Kaiser Ferdinand zu groß geworden. Seine starke Begabung war verurteilt, so sinnlos zugrunde zu gehen, weil der Kaiser, dem er dienen sollte, zu klein und unbedeutend war. Das musste den Gedanken an Rebellion geradezu aufrufen. Ein abgeschlossener Verrat, beruhend in Schriftstücken von seiner eigenen Hand, ist indessen bei all seinen leidenschaftlich gewordenen Hass gegen die Urheber der seinerzeitigen Enthebung vom Kommando auch heute dem Friedländer noch nicht nachgewiesen worden, obwohl nach seiner Ermordung all sein Besitz und seine Papiere dem Kaiser offen gewesen sind. Der Wiener Hof war mit durch seine verzweifelte Finanzlage zu dem scharfen Vorgehen gegen Wallenstein gedrängt worden. Ferdinand ist ein Verschwender und die Finanznot lastet immer würgender auf der kaiserlichen Regierung. Jetzt kann man wieder Güter konfiszieren. Wallensteins Besitz beläuft sich auf fast 9 Millionen Gulden wert. Alles zusammen sind an die 14 Millionen durch Beschlagnahme und Veräußerung der Güter des Friedländers und seiner Getreuen aufgebracht worden. Die Schweden nützen die im kaiserlichen Heer nach der Ermordung des Oberfeldherrn herrschenden Verwirrungen nicht. So kann dieses unter der nominellen Führung des Königs Ferdinand von Ungarn tatsächlich unter der von Gallas nach Bayern vorstoßen und mit Aldringen vereint Regensburg zurückerobern. Allerdings bringen dafür die Sachsen nach einem Sieg bei Liegnitz Schlesien in ihren Besitz. Auf dem südlichen Kriegsschauplatz vereinigen sich die kaiserlichen Truppen mit dem Heere des spanischen Infanten Ferdinand, der über den Brenner gekommen ist, bei Nördlingen. Hier erleiden die Schweden unter Bernhard und Horn am 26. und 27. August eine schwere Niederlage, bei der Horn mit 6000 unverwundeten Gefangenen in die Hand der Feinde fällt. Schwaben, Hessen, die Pfalz und Bernhards Herzogtum Franken sind für die Schweden verloren. Mit Mühe sammelt Bernhard ein neues Heer. Der Kurfürst von Sachsen aber macht nun nach Verhandlungen in Leitmeritz mit dem Kaiser am 20. Mai 1635 in Prag Frieden. Die Kirchengüter, die sich am 22. November 1627 in evangelischer Hand befunden haben, sollen diesen auf 40 Jahre verbleiben. Prinz August von Sachsen behält Magdeburg und des Kaisers Sohn Leopold Wilhelm Halberstadt. Das Stimmrecht der evangelischen Stiftslande ruht einstweilen. Nur die Angehörigen des augsburgischen Bekenntnisses werden in den Frieden aufgenommen, der durch den Beitritt der Mehrzahl der Reichsstände die Geltung eines Reichsfriedens erhalten soll. Die Lausitz verbleibt als böhmisches Lehen den Wettinern. Von der vorgesehenen Amnestie sind der Pfälzer, der Baden-Durlacher, der Württemberger und die noch rebellierenden Erbuntertanen des Kaisers ausgenommen. Von dem Reichsheer von 80.000 Mann, der römisch-kaiserlichen Majestät und des Heiligen Römischen Reichskriegsheer sollen 30.000 Mann unter dem erblichen Oberbefehl des Kurfürsten von Sachsen als Reichserzmarschall stehen. Kaiser und Kurfürst geloben sich, gemeinsam die Fremden aus Deutschland auszutreiben. Sachsen hat in diesem Frieden die österreichischen Protestanten und seine süddeutschen Bundesgenossen preisgegeben. Trotzdem der Vertrag katholischen Heißspornen für die Zukunft manche Möglichkeit offen lässt, treten noch im selben Jahre Brandenburg, Weimar, Mecklenburg, Braunschweig-Lüneburg, Anhalt, Bremen, Lübeck, Braunschweig, Erfurt und Frankfurt bei. Da der Prager Friede auch die Sonderbündnisse auflöst, verschwindet von da ab die Liga. Maximilian wird durch die Überlassung des Kommandos über ein Viertel des Reichsheeres entschädigt. Vor dem Reichsheer weichen die Schweden langsam nach Norden. Der Weimarer aber setzt seinen Kampf um eine selbstständige Herrschaft weiter fort. Der allgemeine Friede kommt nicht zustande. Die Schweden wollen sich nicht mit Geld abfinden lassen und nun greift die Macht, die sich bisher nur finanziell an dem Ringen beteiligt hat, das aufsteigende Frankreich mit Heeresmacht in den Krieg ein. Richelieu will das Elsass erobern. Er will ein Unterliegen der geschwächten Schweden verhindern, um die Macht des Habsburger Hauses nicht zu hoch steigen zu lassen. Die Franzosen erklären den Spaniern noch 1635, dem Kaiser 1638 den Krieg und vermitteln, um die schwedischen Waffen verfügbar zu erhalten, eine Verlängerung des Waffenstillstandes zwischen Schweden und Polen. Im Vertrag von Saint-Germain-Laye wird Bernhard von Weimar durch Zahlung von 1 Million Livres jährlich in Dienst genommen. Er soll ein Heer von 18.000 deutschen Soldaten gegen den Kaiser aufstellen. Die Landgrafschaft Elsass und die Landvogtei Hagenau werden ihm von Frankreich zugesichert.